Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Anton lag mit Windpocken im Bett. Um sich die Langeweile zu vertreiben, las er natürlich Vampirgeschichten. Die Lady mit dem Silberblick stand auf dem pechschwarzen Umschlag. Auch als es dunkel wurde, war Anton noch in das Buch vertieft. Da klopfte es plötzlich an sein Fenster. Im ersten Moment war Anton völlig perplex. Aber dann sah er die schwarze Gestalt draußen auf dem Fenstersims und sprang aus dem Bett. Rüdiger. Höchstpersönlich. Hey, sag mal, was ist denn mit dir passiert? Yeah. Verglichen mit deinen Pickeln ist Lupis Gesicht ja zart und glatt wie ein Kinderpopo. Das sind keine Pickel. Nicht? Furunkel, was? Oder noch besser, Karbunkel. Es sind Windpocken. Windpocken? Wahrscheinlich hast du sie bekommen, weil du so ein windiger Bursche bist. Ich? Willst du damit andeuten, ich sei ein windiger Bursche? Ha, ich bin höchstens ein windschnittiger Bursche, so super schnell, wie ich fliegen kann. Von mir aus kannst du auch ein super oberwindschnittiger Bursche sein. Die Flecken jedenfalls heißen aus einem völlig anderen Grund Windpocken. Und aus welchem? Windpocken heißen sie, weil sie fürchterlich ansteckend sind. Sie werden sogar durch die Luft übertragen. Das habe ich in unserem Gesundheitslexikon gelesen. Ansteckend? Du glaubst, ich könnte sie auch kriegen? Möglich wär's. Aber meine Schuld ist es nicht. Du bist ja ohne zu fragen reingekommen. Doch wer spricht denn von Schuld? Verdienst wäre passender. Verdienst? Mhm. Willst du etwa Windpocken kriegen? Allerdings. Es ist wegen Olga. Olga? Jawohl. Das wäre die Überraschung für sie. Dann könnte ich endlich bei Lumpi mithalten. Und Olga würde mich nicht mehr für ein Milchbad halten. Ein Milchbad? Du? Ich finde, du siehst wie ein ganz normaler kleiner Vampir aus. Eben. Das ist es ja gerade, was Olga an mir stört. Dass ich ganz normal aussehe und dass ich so klein bin. Und woher weißt du das? Mit dem Milchbad, meine ich. Von Richard, dem Nachtragenden. Er war gestern Abend wieder da und hat uns Neuigkeiten aus der Vampirwelt überbracht. Neuigkeiten aus der Vampirwelt? Hat er auch was von Olga gesagt? Wäre ich sonst hergekommen? Du bist nur wegen Olga hergekommen? Nein, nicht nur. Hauptsächlich bin ich wegen deines Tuschkastens gekommen. Und wegen deiner Wachskreiden und wegen deiner Buntstifte. Tuschkasten, Buntstifte, Wachskreiden. Ich bin doch kein Selbstbedienungsladen. Und überhaupt, wozu brauchst du eigentlich die Sachen? Wozu? Ich mache einen Intensivkurs. Ein Intensivkurs im Sonnenmalen. Veranstaltet von der Abendschule Fege die Schwarte. Verstehe. Du brauchst die Sachen für das Trainingsprogramm bei Herrn Schwartenfeger. Genau. Und nun rück endlich die Stifte raus. Findest du nicht, dass dein Ton etwas unpassend ist? Du kommst hier rein, schnauzt mich ständig an. Das ist wohl kaum die richtige Methode, um mich dazu zu bringen, dir meine Stifte und meinen Tuschkasten zu geben. Heißt das, du willst mich im Stich lassen? Nein, aber wenn du nur wegen der Sachen und wegen Olga hergekommen bist, kann man ja nicht unbedingt von Freundschaft sprechen. Ich soll dich wohl auf Knien anflehen, wie? Nein. Du sollst dich wie ein Freund benehmen. Und Freundschaft ist immer etwas Wechselseitiges. Hier ist der Tuschkasten. Hier die Buntstifte. Und hier sind auch die Wachsmalstifte. Gib her. Und jetzt erzählst du mir dafür die Neuigkeiten aus der Vampirwelt. Aber gern. Beim nächsten Mal. Das ist unfair. Unfair? Hast du eben nicht lang und breit erklärt, Freundschaft sei etwas Wechselseitiges? Die Sachen haben jetzt ihren Besitzer gewechselt. Genau wie du es wolltest. An Antons Stelle würde etwas ganz anderes wechseln, nämlich den Freund. Anna, was willst du denn hier? Ich habe etwas mit Anton zu besprechen. Besprechen? Seit wann wird auf Modenschauen gesprochen? Oder willst du Anton etwa nicht dein neues lila Kleid vorführen? Mit diesen Worten lüpfte Rüdiger, Annas Umhang. Dabei kam ein fliederfarbener Saum zum Vorschein. Anna war rot geworden. Du bist gemein, aber warte nur. Mit einer raschen Bewegung hob Anna Rüdigers Umhang hoch. Zu Antons Überraschung trug der kleine Vampir einen sonnengelben Anzug unter dem Umhang. Einen Trainingsanzug, dessen Hosenbeine in Kniehöhe abgeschnitten waren. Verwundert betrachtete Anton die ausgefransten Ränder. Und plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Das ist ja mein Trainingsanzug. Du hast ihn abgeschnitten, ohne mich zu fragen. Das musste sein. Oder möchtest du vielleicht, dass mich meine Verwandten aus der Gruft rausschmeißen? Oder dass Tante Dorothee aus deinem Anzug Putzlappen macht, weil ich völlig unvampirische Farben trage? Du hättest den Anzug überhaupt nicht in der Gruft anziehen dürfen. Du hättest ihn bei Herrn Schwartenfeger lassen müssen. Ich hab dir doch bereits vor einer Viertelstunde erzählt, dass ich zurzeit einen Intensivkurs mache. Und zu diesem Intensivkurs gehört, dass ich Tag und Nacht etwas Gelbes direkt auf der Haut trage. Ha! Und alles nur für Olga. Ja, alles nur für Olga. So, und jetzt muss ich fliegen. Sonnenmalen, Dias gucken, entspannen. Ich weiß kaum noch, wo mir der Kopf steht. Ach, den Eindruck habe ich auch. Ohne auf Annas letzte Bemerkung zu achten, flog der kleine Vampir zum Fenster hinaus. Grimmig sah ihm Anna nach. Jetzt fliegt er wieder zu seinem Intensivkurs. Ich habe zwar versucht, in Ruhe mit ihm über alles zu reden, dass er nochmal über das Programm von Herrn Schwartenfeger nachdenken und nichts überstürzen soll, aber von mir nimmt er ja keinen Ratschlag an. Es ist zum Sarg erweichen. Aber nun sollten wir von etwas anderem sprechen. Allmählich musst du ja glauben, du wärst mir vollkommen gleichgültig geworden, Anton. Wie kommst du darauf? Naja, die roten Flecken in deinem Gesicht. Ich hätte dich schon längst danach gefragt. Aber ich wollte es nicht wegen Rüdiger. Der hätte nur blöde Witze gerissen. Tun sie weh? Nein, aber sie sind sehr ansteckend. Ansteckend? Du meinst, ich könnte sie auch bekommen? Das weiß ich nicht. Rüdiger hat gesagt, er hofft, dass er sie kriegt. Wegen Olga, um größer und erwachsener zu wirken. Rüdiger, wenn du jemanden mit deinen Flecken ansteckst, dann möchte ich das sein. Nicht ganz alleine. Was wolltest du eigentlich mit mir besprechen? Ich wollte dir erzählen, was ich über Onkel Ignus' Nachtblindheit herausgefunden habe. Du hast etwas herausgefunden? Ja, gestern Abend bin ich zu Tante Dorothee gegangen. Ich habe ihr gesagt, ich müsste möglichst viel über Onkel Ignus' Nachtblindheit wissen, damit ich bei der nächsten Sitzung des Familienrats ein gutes Wort für ihn einlegen könnte. Und was hat sie gesagt? Sie hat mir anvertraut, Onkel Igno sei schon immer schwach auf den Augen gewesen. Das läge in der Familie von Rand. Eine gewisse Sippenblindheit oder so ähnlich. Außerdem würde er viel lesen. Er hätte schon als Kind nächtelang nur gelesen. Mit der Taschenlampe unter der Sargdecke. Habt ihr auch über Herrn Schwartenfeger gesprochen? Über Herrn Schwartenfeger? Nein. Warum sollten wir denn? Aber mein Verdacht war doch, dass Igno von Rand seine Nachtblindheit durch den Lichtapparat von Herrn Schwartenfeger bekommen haben könnte. Du mit deinem Schwartenfeger? Mit meinem? Mit eurem? Immerhin macht Rüdiger das Trainingsprogramm bei Herrn Schwartenfeger. Ich bin nur besorgt. Euretwegen. Nur besorgt? Eifersüchtig bist du. Eifersüchtig? Ja. Aber auf Herrn Schwartenfeger oder auf seinen Lichtapparat? Nein, auf Onkel Igno. Weil er mir schöne Kleider schenkt und weil er sich mit mir anfreunden möchte. Puh. Aber in deiner Eifersucht witterst du eben in allem Verrat. Allerdings, was dein Onkel Igno betrifft, wittere ich tatsächlich Verrat. Keine Sorge. Ich werde dir nie untreu werden. Selbst wenn Onkel Igno mir eine ganze Kleiderfabrik schenkt. Das war das Stichwort für Anna. Mit einer schnellen Bewegung streifte sie ihren Vampirumhang über den Kopf. Nun sah auch Anton das neue Kleid. Es war zartlila und es saß wie angegossen. Magst du das Kleid? Anton nickte. Oder sollte er Anna etwa erzählen, dass er sie in ihrem alten, löchrigen Umhang und den Wollstrumpfhosen viel hübscher fand? In diesem Augenblick näherten sich Schritte. Das ist bestimmt meine Mutter. Deine Mutter? Im Handumdrehen hatte Anna ihren Umhang übergezogen und war aufs Fensterbrett gesprungen. Sie warf Anton eine Kusshand zu. Dann breitete sie ihre Arme aus und flog davon. Anton war allein. Er fing an, darüber nachzugrübeln, was Anna erzählt hatte. Irgendetwas war da sehr merkwürdig gewesen. Wie war das noch mit Igno von Rands Nachtblindheit? Er hätte schon als Kind nächtelang gelesen, mit der Taschenlampe unter der Sargdecke. Demnach musste Igno von Rand als Kind Vampir geworden sein, genau wie Rüdiger und Anna. Aber halt, Rüdiger und Anna waren Kinder geblieben, eben weil sie als Kinder gestorben waren. Wieso konnte sich dann Igno von Rand zu einem erwachsenen Vampir entwickeln? Da stimmte etwas nicht. Vielleicht war Igno von Rand doch kein richtiger Vampir. Anton stockte der Atem. Er musste unbedingt weitere Nachforschungen anstellen. Aber mit seinen Hunderten oder Tausenden von Windpocken war das nur schwer möglich. Also musste er eben so schnell wie möglich gesund werden. Von nun an war Anton ein geradezu vorbildlicher Patient. Und an seinem zweiten fieberfreien Tag hielt er die Zeit für gekommen. Eigentlich bin ich ja gar nicht mehr richtig krank, Mutti. Darf ich morgen ein bisschen mit dem Rad in der Gegend herumfahren? Du willst Fahrrad fahren? Naja, ich möchte meine Kondition verbessern. Ich bin schon richtig schlapp geworden in den letzten Tagen. Kondition war ein neuer, vielgebrauchter Lieblingsausdruck seiner Eltern. Prompt hellte sich die Miene seiner Mutter auf. Eigentlich hast du recht. Die frische Luft wird dir gut tun. Und etwas Bewegung auch. Ja, ja. Also gut, aber du musst mir versprechen, dich nicht zu überanstrengen. Nein, nein. Und geh nicht zu dicht an andere Kinder herab. Du weißt, dass Windpocken mindestens eine Woche lang ansteckend sind. Keine Sorge, ich werde niemandem zu nahe treten. In Gedanken fügte Anton hinzu, niemandem außer Igno von Rand. Dessen Unterschlupf nämlich, die alte Villa Rheinblick, wollte Anton unter die Lupe nehmen. Nach langem Suchen fand Anton die richtige Straße. Selbst bei Tage wirkte die ganze Gegend wie ausgestorben. Und da war auch die Villa Rheinblick. Alles war so wie in seiner Erinnerung, die schwarzen Mauern, der eingestürzte Schornstein. Anton beschlich ein leises Grauen. Es schien ihm plötzlich, als würde die Villa ihn beobachten. Aus den schwarzen Fensterhöhlen im ersten Stock heraus schien sie ihn böse und feindselig anzustarren. Um sich Mut zu machen, las Anton halblaut die Inschrift vor, die auf einer rostigen Tafel an der Hauswand stand. Rein das Herz und klar der Blick, frisch gewagt, dann winkt das Glück. Damit biss Anton die Zähne zusammen und stieg über den Eisenzaun. Sich immer wieder umsehend, schlich er auf das Haus zu. Anton erinnerte sich, dass die Vampire ein Kellerfenster als Einstieg benutzt hatten. Endlich fand Anton es. Es war das einzige Kellerfenster, das nicht mit Brettern vernagelt war. Mit klopfendem Herzen zwängte sich Anton durch die Fensteröffnung und nach kurzem Zögern sprang er. Oh, ist das hier staubig. Erschrocken hielt Anton die Luft an. Es war nicht sehr geschickt, die Erforschung eines fremden Kellers mit einem Hustenanfall zu beginnen. Aber Igno von Rand hatte ja seine Sonnenphobie, nach Auskunft von Herrn Schwartenfeger, erst teilweise überwunden, also lag er jetzt mit Sicherheit in seinem Sarg. Unfähig, auch nur das Geringste von dem wahrzunehmen, was um ihn herum geschah. In seinem Sarg. Anton richtete den Lichtstrahl seiner Taschenlampe auf die Kellertür und ging zögernd darauf zu. Er kam in einen Kellergang, in dem es nach Moder und Fäulnis roch. Doch da hinein mischte sich noch etwas unangenehm Süßliches. Etwas, dem Anton früher schon einmal begegnet war. Maiglöckchen. Igno von Rands Maiglöckchen-Parfum. Der Geruch wurde stärker mit jedem Schritt, den Anton machte. Igno von Ranz Unterschlupf musste hinter jener Kellertür sein, die am Ende des Gangs lag. Antons Herz begann stürmisch zu klopfen. Er blieb vor der Tür stehen und drückte langsam die rostige Klinke herunter. Da ist er, der Sarg. Es war unübersehbar. Mitten in dem verblüffend ordentlichen Kellerraum stand ein riesiger brauner Sarg. Es handelte sich um ein ungewöhnlich großes Modell, viel wuchtiger als die Särge, die Anton aus der Gruft Schlotterstein kannte. Und er war auch viel besser erhalten. Er wirkte fast neu. Nur die 6 Schrauben, die neben dem Sarg lagen, hatten schon Rost angesetzt. Ob der Sarg vielleicht ein Hochzeitssarg war, für Igno von Rand und Tante Dorothee neu angefertigt. Auf jeden Fall würde Anton in den Sarg sehen müssen. Bei diesem Gedanken wurde es Anton ganz mulmig. Daher wandte er sich erst einmal einem altmodischen Schreibtisch zu, um den zu untersuchen. Doch zu Antons Enttäuschung waren seine Türen und Schubladen verschlossen, bis auf eine einzige. In ihr fand Anton eine kleine, fast volle Flasche. Holdi, der gute Fliederbeersaft, ein Geschenk von Mutter Natur. Und hier ist ja auch ein Zettel. Eine Nachricht an Professor Piekenschnurz. Sehr geehrter Herr Professor, hiermit erlaube ich mir, Ihnen das gewünschte Fläschchen Holdi zu überbringen. Da ich Sie in Ihrem Quartier nicht antraf, habe ich mir erlaubt, es an der vereinbarten Stelle zu deponieren. Stets der Ihre, hochachtungsvoll, Hans Egal. Sonderbar. Das ist alles. Jetzt bleibt mir wohl doch nichts anderes mehr übrig. Zögernd ging Anton auf den großen Holzsack zu. Seine Hände waren plötzlich ganz zitterig. Und trotzdem, er musste in den Sack gucken. Schon für Anna und den kleinen Vampir musste es sein. Anton umfasste das obere Ende des Sackdeckels und begann zu schieben. Eine Weile bewegte sich der schwere Deckel überhaupt nicht. Aber dann gab er Zentimeter für Zentimeter nach. Als die Öffnung groß genug war, nahm Anton die Taschenlampe und leuchtete in das Innere des Sarges. Das gibt es doch nicht. Wieso ist er leer? So unglaublich es war, Igno von Rand lag nicht in seinem Sarg. Anton war verwirrt. Stand denn nicht in sämtlichen Büchern, dass ein Vampir immer in seinem eigenen Sarg liegen musste? Oder durften Vampire mehrere Särge haben? Wenn ja, musste Anton in den anderen Räumen der Villa nach weiteren Särgen suchen. Doch zu Antons Erleichterung waren alle Türen, die ins Hausinnere führten, verschlossen. Daher machte sich Anton auf den Heimweg. Zu Hause ließ er sich todmüde ins Bett fallen. Als Kranker durfte man wenigstens mitten am Tag ins Bett gehen. Und das, ohne sich lästigen Fragen auszusetzen. Erst am Abend wurde Anton wieder munter. Schließlich erwartete er Besuch. Und wirklich, als es draußen dunkel geworden war, landete eine schwarze Gestalt auf dem Fensterbrett. Guten Abend. Hallo, Rüdiger. Ich setz mich aufs Bett, wenn du erlaubst. Ein gemütliches Zimmer. Wie? Brauchst du noch etwas? Ich meine, für das Programm? Für das Programm? Nein. Habt ihr das Programm etwa abgebrochen? Abgebrochen? Wofür hältst du mich? Du hättest an meiner Stelle garantiert die Flinte in den Sack geworfen. Na, aber ich doch nicht. Abgebrochen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil? Dann war die Behandlung bei Herrn Schwartenfeger erfolgreich? Und du hast deine Angst vor den Sonnenstrahlen jetzt endgültig überwunden? Überwunden? Nicht direkt. Aber ich habe sagenhafte Fortschritte gemacht, seit du nicht mehr zum Training mitgehst. Ich kann mich jetzt irrsinnig gut konzentrieren. So? Und ob. Der Schwarzenegger sagt, dass ich gewaltige Lernfortschritte mache, seitdem du nicht mehr blöd dazwischen quatscht oder andauernd Streit mit mir vom Friedhofszaun brichst. Sagt er das? Und willst du mir nicht erzählen, welche Fortschritte du gemacht hast? Aber gern. Zuerst darfst du dir etwas angucken. Ja. Ein Stapel Briefbögen. Sind das etwa Briefe von Olga? Liebesbriefe? Liebesbriefe? Nein. Es sind überhaupt keine Briefe, sondern Gemälde. Originalgemälde von mir. Ach so. Dann muss ich sie mir selbstverständlich ansehen. Aber das sind ja alles Sonnen. Mit lachenden und weinenden Gesichtern. Hier mit roten Wangen und Sommersprossen. Nein, das ist die Krönung. Mit Vampirzähnen. Toll, was? Sehr eindrucksvoll. Und ist sie eindrucksvoll? Sehr. Nun, das wundert mich nicht. Vor dir siehst du ja auch Rüdiger von Schlotterstein, den allergrößten Maler der Sonne. Nein, den allergrößten Maler unter der Sonne. Ich habe wirklich noch nie so viele und so tolle Sonnen gesehen. Du solltest eine Ausstellung machen. Eine Ausstellung? Die ist gar nicht so übel. Obwohl sie von dir kommt. Genügend Platz hast du auch. Was? Du willst die Ausstellung bei mir machen in meinem Zimmer? Da bist du bei mir zu Hause in deinem Hof. Oder vielleicht in Geiermeiers Haus. Nein, wir machen die Ausstellung hier. Und wenn alles gut geht, kann ich zur Ausstellungseröffnung schon gemeinsam mit Olga. Ist Olga etwa schon zurückgekommen? Ich war nur überrascht. Überrascht? Ja, das wird eine riesige Überraschung sein, wenn du uns nach so langer, entsagungsvoller Zeit wiedersehen. Meine Olga. Wann genau das sein wird, weißt du aber nicht. Wann genau? Nur mit einem Wann genau? Wo Liebe ist, da ist sie. Aber davon hast du natürlich noch nie was gehört. Nein, davon habe ich noch nie was gehört. Und nicht nur, dass du unpassende und unglückliche Fragen stellst, im Stich gelassen hast du mich auch noch. So? Jawohl. Ich habe nicht das allerkleinste rote Pünktchen bekommen. Dabei hattest du mir fest versprochen, mich mit deinen windigen Pocken anzustecken. Jetzt ist es ganz allein deine Schuld, wenn Olga wieder milchbar zu mir sagt. Erstens habe ich dir das nicht versprochen. Und zweitens, vielleicht hattest du die Windpocken früher schon in Transsilvanien. Oder du bekommst sie noch. Hast du nicht eben gesagt, wo Liebe ist, da ist Geduld? Ich muss jetzt. Warte, ich habe noch etwas sehr Wichtiges mit dir zu besprechen. Es ist wegen Igno von Rand. Ach, jetzt kommt die Eifersuchtsnummer. Nein, jetzt kommt überhaupt gar keine Nummer. Ich will dich nur warnen, dich und Anna. Warnen? Dass du Anna warnen willst, begreife ich ja noch. Aber dass deine Eifersucht inzwischen so schlimm geworden ist, dass du mich verdächtigst, etwas mit Igno von Rand zu haben. Anton, das ist nun wirklich ein dicker Hund. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass Igno von Rand sagleer war. Hattest du vielleicht geglaubt, Anna würde mit drin liegen? Nein. Anna ist freudvoll. Was kannst du mir glauben? Schließlich bin ich seit mehr als anderthalb Jahrhunderten hier, Bruder. Aber ein Lehrer sagt mittags um 12. Das ist doch nicht normal. Jedenfalls nicht für einen Vampir. Normal ist vieles. Oder besser gesagt, sieht. Fang am besten gleich mit den Vorbereitungen an. Mit welchen Vorbereitungen? Mit dem Aufhängen der Gemälde natürlich. Ich werde nämlich bald wiederkommen und die Ausstellung begutachten. Schon war Rüdiger zum Fenster hinaus verschwunden. Anton sei ihm zornig hinterher. Mit dem Aufhängen würde er sich sehr viel Zeit lassen, beschloss er. Doch dann machte er sich schon am nächsten Tag an die Arbeit. Er befestigte die Bilder, 33 Stück, vorsichtig mit Stecknadeln auf der Tapete. Anschließend erkannte Anton sein Zimmer kaum wieder. Es wirkte hell und heiter, aber auch ein wenig wie im Kindergarten. Denn man sah es Rüdigers Gemälden deutlich an, dass sie von einer ungeübten, nicht besonders talentierten Hand stammten. Das fanden wohl auch Antons Eltern, als sie am Abend zum Ausgehen fein gemacht in sein Zimmer kamen. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Anton hat Sonnen gemalt, lauter Sonnen. Gefallen sie dir etwa nicht? Oh doch, ich bin ganz überwältigt, dass du auf einmal so freundliche Bilder malst. Ja, wirklich. Nur die Maltechnik, die ist etwas schlicht. Naja, wahrscheinlich naive Kunst. Du hast mal wieder den Sargnagel auf den Kopf getroffen. Was mir am besten gefällt, ist, dass du diesmal auf deine grässlichen Vampire verzichtet hast. Och, das scheint nur so. Stimmt. Wenn ich mir die Bilder da angucke... Sonnen mit Vampirzähnen? Das ist ja verkehrte Welt. So, und warum? Ein Vampir und Sonne, das ist doch wie... Rüdiger und Höflichkeit, ergänzte Anton im Stillen. Und doch, als Antons Eltern endlich gegangen waren, wartete Anton auf den kleinen Vampir. Vielleicht würde er sich ja die Ausstellung ansehen wollen. Aber Rüdiger kam nicht. Enttäuscht ging Anton schlafen. Er war schon fast eingeschlafen, da ließ ihn plötzlich ein dumpfer Schlag gegen die Scheibe zusammenzucken. Jetzt spürte Anton, dass etwas, irgendetwas draußen auf dem Fenstersims war. Und dieses Etwas starrte zu ihm herein. Auf einmal erklang ein heiseres Lachen. Dann tauchte ein Kopf im Fenster auf. Ein Kopf mit schulterlangen, silbrig glänzenden Haaren. Und obenauf saß noch eine riesige Schleife. Anton erstarrte. Wenn ihn nicht alles täuschte, war das Olga. Olga, Fräulein von Seifenschwein. Die große Liebe des kleinen Vampirs. Widerwillig tappte Anton zum Fenster und öffnete es. Hallo, kennst du mich noch? Natürlich. Ich hab dich auch gleich wieder erkannt. So einmalig gut, wie du aussiehst. Übrigens, im Schlafanzug finde ich dich noch umwerfender als in normalen Sachen. Was hat denn Rüdiger gesagt? Ist er nicht völlig aus dem Häuschen geraten? Oh nein, er kann gar nicht aus dem Häuschen geraten, höchstens aus dem Grüftchen. Und aus dem Grüftchen ist er auch nicht geraten, weil er noch gar nicht weiß, dass ich wieder da bin. Was? Er weiß es noch nicht? Nein, ich wollte nach meinem langen, entsetzlichen, anstrengenden Flug erst einmal dich sehen. Mich? Ja, seinen besten Freund besucht man doch immer zuerst, oder? Anton trat unbehaglich von einem Fuß auf den anderen. Erstens fühlte er sich in Olgas Gegenwart sehr unwohl. Zweitens würde er es nun mit einem vor Eifersucht rasenden kleinen Vampir zu tun bekommen. Und drittens würde ihm eine gekränkte, eifersüchtige Anna nie abnehmen, dass er gar kein Interesse an Olga hatte. Schließlich war Olga ein sehr gut aussehendes Vampirmädchen. Wenn sie nur nicht so schrecklich selbstsüchtig und eingebildet gewesen wäre. Olga sah Anton mit einem koketten Augenaufschlag an. Du hast dich ziemlich verändert, Anton. Richtig erwachsen siehst du aus. Ich? Erwachsen? Oh, du hast so viele hübsche Pickelchen bekommen. Oh, ich mag Jungs, die Pickel haben. Ja, ich weiß. Du weißt es? Mhm. Ach so, wahrscheinlich hat der Richard der Nachtragende von meinen Vorlieben erzählt. Nein, nein, ich habe Richard den Nachtragenden überhaupt noch nie getroffen. Dann muss Rüdiger mich verraten haben. Nein, Rüdiger hat dich nicht verraten. Hm? Er hat nur gesagt, er würde auch gern solche Windpocken bekommen. Windpocken? Oh, ich glaube, die gefallen mir sogar noch besser. Sie sind wenigstens schön groß und hübsch schrumpelig sehen sie auch aus. Das kommt, weil sie jetzt heilen. Heilen? Du meinst, sie verschwinden wieder? Genau. Oh, schade. Wo sie dir doch so unglaublich gut zu Gesicht stehen. Tja, alles Schöne muss vergehen. Alles Schöne? Alles Hässliche muss vergehen. Und deshalb solltest du auch die grässlichen und geschmacklosen Kritzeleien von deinen Wänden verschwinden lassen. Magst du sie nicht? Nein. Außerdem ist es reichlich taktlos, sie aufzuhängen, wenn du mich erwartest. Ich habe dich aber nicht erwartet. Und mit den Bildern habe ich sowieso nichts zu tun. Und wieso hängen sie dann bei dir? Ich weiß nicht, ob es dem Künstler recht ist, wenn ich das verrate. Dem Künstler? Farbenverschmierer wäre wohl passender. Farbenverschmierer? Mhm. Wenn Rüdiger das hören würde, wäre er sicherlich sehr enttäuscht. Mhm. Schließlich hat er sich die Mühe nur dir zuliebe gemacht. Rüdiger? Die Bilder sind von Rüdiger? Mhm. Wie kommt ausgerechnet Rüdiger auf solche Motive? Glaubst du, er könnte krank sein? Naja, in Behandlung ist er jedenfalls. In Behandlung? Bei einem richtigen Arzt? Wie man es nimmt, Rüdiger geht zu einem Psychologen. Zu einem was? Zu einem Psychologen. Er lässt sich dort gegen seine... Anton brach ab. War es wirklich klug, Olga ins Vertrauen zu ziehen? Aber vielleicht konnte er Olga ja als Verbündete gewinnen, wenn er sie in alles einweihte. Also begann Anton zu erzählen. Er berichtete von den Entspannungsübungen, dem Lichtapparat, den gelben Kleidungsstücken und der Sonnenbrille. Dann ging es weiter mit Igno von Rand und Tante Dorothee, der Ehe auf Probe und der Villa Rheinblick. Als Anton geendet hatte, entdeckte er in Olgas Miene tatsächlich so etwas wie Mitgefühl. Oh, arme Tante Dorothee. Tante Dorothee? Und was ist mit Rüdiger? Rüdiger, der kann auf sich selbst Acht geben. Aber Tante Dorothee hat ihre Trauer um Onkel Theodor gerade erst über den Sargrand geworfen. Und dann gerät sie ausgerechnet an einen so halbgaren Typen. Halbgar? Und ob. Behauptet von sich, er sei kein Vampir. Geht zu Fuß, hat schlechte Augen. Und dann liegt er noch nicht einmal in seinem Sarg. Da muss einem Tante Dorothee ja leid tun, dass sie auf so einen hereingefallen ist. Aber Tante Dorothee macht kein Trainingsprogramm, um ihre Sonnenphobie zu überwinden. Und sie steht auch nicht im Begriff, sich der Sonne auszusetzen, weil sie an den Erfolg des Programms glaubt. Wenn ich bedenke, was Tante Dorothee alles für mich getan hat. Das Anschleichen hat sie mir beigebracht, das Zupacken. Stundenlang hat sie mir geduldig Unterricht gegeben, obwohl ihr leerer Magen zum Herzerweichen geknurrt hat. Und ich habe ihr das noch nicht einmal gedankt. Auf und davon bin ich geflogen, als mich Hugo der Haarige eingeladen hat, ihn nach Venedig zu begleiten. Hugo der Haarige? Ja, aber verrate es niemandem, vor allem Tante Dorothee und Rüdiger nicht. Keine Sorge, ich kann schweigen. Ach, Tante Dorothee und dieser Typ. Und wenn Igno von Rand nun gar kein Vampir ist? Kein Vampir? Was soll er denn sonst sein? Vielleicht ein Mensch. Ein Mensch? Du glaubst, Tante Dorothee würde mit einem Menschen anwandeln? Nee, aber... Also nein, das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe trotzdem so ein komisches Gefühl, seit ich Igno von Rand das erste Mal getroffen habe. Und das war vor Sonnenuntergang. Vor Sonnenuntergang? Ja, und dann die Sache mit der Nachtblindheit. Und dass Igno von Rand immer nur zu Fuß geht. Und schließlich der leere Sarg. Das ist doch alles reichlich eigenartig und verdächtig. Eigenartig finde ich's auch. Vielleicht ist es eine Fügung Draculas. Eine Fügung Draculas? Ja, weil ich jetzt die Chance habe, mich zu revanchieren. Nun kann ich endlich auch mal was für Tante Dorothee tun. Die Arme muss ja meinetwegen in tausend Ängsten geschwebt haben. Nicht nur Tante Dorothee. Und wie willst du dich revanchieren? Also, wenn tatsächlich etwas mit diesem Igno von Rand nicht stimmt und ich es bin, die das aufdeckt und die Tante Dorothee gerade noch rechtzeitig warnt, oh, das ist doch die Chance für mich, bei Tante Dorothee wieder einen guten Eindruck zu machen. Ja, aber wir müssen uns beeilen. Übermorgen tagt schon der Familienrat. Wir sollten schon heute Nacht etwas unternehmen. Wir? Willst du denn auch einen guten Eindruck bei Tante Dorothee machen? Ich? Nein. Oh, obwohl dir das mühelos gelingen würde mit deinem langen, schlanken Hals. Aber heute Abend kann ich nicht, leider. Erstens, weil ich schon verabredet bin. Verabredet? Mit Rüdiger? Oh, nein, wie kommst du denn auf den? Und zweitens habe ich noch keine Unterkunft. Es sei denn, ich darf meinen Klappsack bei dir aufschlagen. Bei mir? Das geht auf gar keinen Fall. Oh, so? Nun, damit wäre Hugo der Haarige auch sowieso nicht einverstanden. Hugo der Haarige? Ist er denn hier? Frag nicht so viel. So, und jetzt muss ich aufbrechen. Und unsere Nachforschungen? Ich werde später zur Villa fliegen. Den Weg finde ich schon. Aber du hast mir gar nicht gesagt, wie ich in die Villa reinkomme. Durch das Kellerfenster auf der linken Seite. Durch das Kellerfenster? Na, ich werde mich mal umsehen, ob es nicht einen angenehmeren Einstieg gibt. Ach, jetzt wird es aber wirklich Zeit für mich. Bis zum nächsten Mal, Anton. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht schon morgen? Oh, du kannst es wohl gar nicht mehr aushalten ohne mich, ja? Wir könnten ja auch morgen Abend zusammen zur Villa Rheinblick fliegen. Mhm. Ich meine, der Familienrat tagt doch erst übermorgen. Ich habe viel schönere Dinge mit dir vor, als durch eine feuchte Bruchbude zu stolpern oder in leeren Sagen zu stöbern. Und was die Villa und diesen Igno von Rand betrifft, ach, das kannst du getrost mir, Olga Fräulein von Seifenschwein, überlassen. Damit erklomm Olga das Fensterbrett. Sie machte ein paar Armbewegungen und schwebte. Träum was Schönes von deiner lieben Olga. Anton lächelte grimmig. Dann schloss er rasch das Fenster hinter ihr. Am nächsten Abend wartete Anton auf Olga. Er wartete und wartete. Und je länger er wartete, desto größer wurden seine Zweifel. War Olga wirklich zu der Villa geflogen? Sie hatte ihn gar nicht um eine genaue Wegbeschreibung gebeten. Dabei kannte sie den Weg nur aus seiner Erzählung. Und dann würde ein so eitles und gefallsüchtiges Vampirmädchen wie Olga wirklich in einen staubigen Keller steigen. Und falls Olga doch etwas herausgefunden haben sollte, würde dann der Familienrat überhaupt davon erfahren? Immerhin hatte Olga ihren Klappsarg gar nicht in der Gruft Schlotterstein aufgestellt, sondern wer weiß wo. Nein, es war bestimmt ein Fehler, Olga für seine Verbündete zu halten. Auf einmal wusste Anton, was zu tun war. Er musste eben allein zur Villa Rheinblick fliegen. Zitternd vor Aufregung machte er sich auf den Weg. Unterwegs kam er an der Praxis von Herrn Schwartenfeger vorbei. Es brannte noch Licht. Und auf einem der gemauerten Fenstervorsprünge entdeckte Anton eine kleine dunkle Gestalt. Jetzt drehte sie den Kopf zu ihm herum. Der erschreckte Gesichtsausdruck wandelte sich in ein freudiges Lächeln. Guten Abend, Anton. Anna, das war Gedankenübertragung. Nein, Gefühlsübertragung. Wir haben uns eben beide so sehr gewünscht, beisammen zu sein. Ich wollte dich tatsächlich finden, weil ich etwas ungeheuer Wichtiges mit dir besprechen muss. Oh, mir schwant etwas. Anton, der Eifersüchtige, hat Neuigkeiten über meinen lieben Onkel Igno. Nein, ja. Anton war verzweifelt. Er konnte einfach nicht ernsthaft mit Anna über Igno von Rand sprechen. Wahrscheinlich würde sie ihm noch unterstellen, er habe aus lauter Eifersucht Igno von Rand in seinem Sarg übersehen. In diesem Moment ging das Licht im Treppenhaus an. Das ist Rüdiger. Rüdiger? Den hatte ich ganz vergessen. War er bei Herrn Schwartenfeger? Ja, aber er darf uns unter keinen Umständen sehen. Er weiß nämlich nicht, dass ich heimlich zugucke, wenn er seine Übungen macht. Du kommst öfter hierher? So oft es geht. Und ich habe auch schon eine Menge gelernt. Aber jetzt, psst. Und Rüdiger. Und der Schwartenfeger. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn du weiterhin so rasante Fortschritte machst, wirst du bald keine Übungsstunden mehr brauchen. Glauben Sie wirklich? Ja, 6 oder 7 Stunden noch. Dann dürfte deine Sonnenphobie geheilt sein. Oh. Jetzt könnte deine kleine Freundin ruhig kommen, für die du immer so eifrig trainiert hast. Könnte. Ha, wenn ihr wüsstet. Wie meinst du das, wenn ihr wüsstet? Ich erklär's dir gleich, wenn Rüdiger weg ist. Der Rüdiger ist weg. Jetzt kannst du mir erzählen, was du mit deinem rätselhaften Wenn ihr wüsstet gemeint hast. Sollten wir nicht besser woanders hingehen? Nein. Aber es ist ziemlich viel, was ich dir erzählen muss. Dieser Platz ist genauso gut oder genauso schlecht wie jeder andere auch. Also dann, Olga war gestern bei mir. Wie bitte? Ha, das glaube ich dir nicht. Das behauptest du nur, um mich eifersüchtig zu machen. Nein, ehrlich nicht. Olga hat gestern Abend an mein Fenster geklopft. Ich habe geöffnet und... Plötzlich kam Anton eine hervorragende Idee. Wenn er nun das Spiel Eifersucht einfach mitspielte, allerdings auf seine Art. Er brauchte Annas Eifersucht auf Olga nur kräftig zu schüren und schon würde Anna den Ehrgeiz entwickeln, Olga zu übertrumpfen, indem sie selbst das Geheimnis um Igno von Rand und seinen leeren Sarg aufklären wollte. Erzähl weiter! Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ob es richtig ist? Meinst du, vielleicht verschweigen wäre besser? Na ja, wenn es dich doch nur aufregen oder kränken würde. Ich will alles wissen, was zwischen euch vorgefallen ist. Wenn du darauf bestehst... Ich hab dir ja schon früher gesagt, dass ich einen gewissen Verdacht gegen Igno von Rand habe. Olga hat mich nun in meinem Verdacht bestärkt. Olga? Kennt sie Onkel Igno denn auch? Nein, aber seit gestern Nacht ist sie ihm auf der Spur. Auf der Spur? Inwiefern? Nun, Olga findet es ebenfalls sehr verdächtig, was ich ihr über Igno von Rand berichtet habe. Seine Nachtblindheit, dass er immer nur zu Fuß geht. Dass er schon als Kind mit der Taschenlampe unter der Sargdecke gelesen hat. Ja, und vor allem der leere Sarg. Das hat Olga am meisten beunruhigt. Welcher leere Sarg? Na, der Sarg von Igno von Rand. Der war vollkommen leer, als ich am Freitagmorgen reingeguckt habe. Am Freitagmorgen? Ja, und dass Igno von Rand am Vormittag nicht in deinem Sarg liegt, diese Tatsache findet Olga ganz besonders verdächtig. Olga, Olga, jeder Vampir würde das verdächtig finden. Du denn auch? Ich sowieso. Und Olga ist jetzt in der Villa Rheinblick? Das weiß ich nicht. Aber du hat doch gesagt, Olga sei ihm auf der Spur. Ja, schon. Nur, wie sie das anstellen will, das hat sie mir nicht verraten. Oder findest du, ich hätte Olga begleiten sollen? Natürlich nicht. Ich werde zur Villa Rheinblick fliegen, alleine. Aber ich würde gerne mit dir zusammen hinfliegen. Nein, glaub mir, Anton. Jedes Treffen mit dieser Heuchlerin ist ein Treffen zu viel für dich. Ich glaube etwas ganz anderes. Nämlich, dass du eifersüchtig bist. Tatenlos mit ansehen, wie Olga sich zwischen uns drängt? Nein, das sollst du nicht. Keiner wird uns auseinanderbringen. Am allerwenigsten Olga, Fräulein von Seifenschwein. Ist bald, Anton? Du willst schon los? Hm? Und der leere Sarg? Oh, warte auf mich in deinem Zimmer. Ich werde kommen, wenn ich etwas herausgefunden habe. Schon war Anna zwischen den Büschen verschwunden. Anton flog zögernd nach Hause. Dort wartete er ungeduldig auf Annas Kommen. Aber er musste sich bis zum nächsten Abend gedulden. Erst da klopfte Anna leise an sein Fenster. Hallo, Anna. Guten Abend, Anton. Bist du fertig? Wir haben etwas Wichtiges vor. Etwas Wichtiges vor? Ja, ich will dich abholen. Gleich tritt nämlich der Familienrat zusammen. Und ich finde, dass du auch dabei sein solltest. Ich beim Familienrat? Ja. Komm, wir müssen uns beeilen. Los, Rüdiger und Lumpi haben schon angefangen, die Särge aufzustellen. Nein, ich will nicht zum Familienrat, auf gar keinen Fall. Auch wenn es deine Verwandten sind. Ich bin noch nicht lebensmüde. Nein? Nein. Aber meine Verwandten werden dich gar nicht sehen. Weil du nämlich nebenan sein wirst. In unserem neuen, noch nicht ganz fertiggestellten Notausgang. Ach so. Und dort wirst du dann Ohrenzeuge meiner mitreißenden Rede werden. Deiner mitreißenden Rede? Ja. In dieser Rede werde ich meine Bedenken gegen die Aufnahme von Igno von Rand in unsere Gruft vortragen. Meine Rede muss dich doch interessieren, oder? Immerhin hast du mich dazu gebracht, Igno von Rand hinterher zu spionieren. Sie interessiert mich ja auch. Aber? Nun, die anderen Vampire, vor allem Tante Dorothee. Na, Tante Dorothee ist auch beim Familienrat. Jedenfalls am Anfang. Schließlich muss sie ihren Antrag stellen und die Gründe nennen, warum Igno von Rand in die Gruft aufgenommen werden soll. Eben. Und danach kommt sie zu mir in den Notausgang und... Zu dir? Ich habe selbst gehört, wie Tante Dorothee sich mit Igno von Rand verabredet hat. Sie wollen sich am Wasserturm treffen. Und in der verliebten Kastanie mit rotem Sekt anstoßen. Weißt du, dass der Antrag auch durchkommt? Du kannst dich auf mich verlassen. Es kann überhaupt nichts schiefgehen, Anton. Wenn du meinst... Ja, sicher. Also gut, ich komme mit. Aber erst muss ich noch mit meinen Eltern sprechen. Ja. Ich muss sie um Erlaubnis fragen, wenn ich um diese Zeit nach draußen will. Antons Eltern sahen sich im Fernsehen einen alten Spielfilm mit dem Lieblingsschauspieler von Antons Mutter an. Anton erklärte ihnen stockend, er müsste noch einmal wegen einer wichtigen Mathematikaufgabe zu Henning. Zerstreut stimmten sie zu. Vor dem Haus wartete Anna auf Anton. Zusammen flogen sie zum Friedhof. Auf dem hinteren alten Teil des Friedhofs landeten sie. Direkt vor einem Komposthaufen. Hier beginnt unser neuer Notausgang. Gut getarnt, nicht wahr? Aber der Komposthaufen, ist das nicht ein ziemlich belebter Platz? Belebt. Ja, naja, Mäuse gibt es natürlich reichlich. Und Spinnen und Käfer und Würmer und ein paar Ratten auch. Ich meinte eigentlich die Friedhofsbesucher mit ihren Blumen und Kränzen. Ach so, ja, die gehen zu den Abfalltonnen vorne am Eingang des Friedhofs. Komm doch schnell, sonst eröffnet meine Großmutter Sabine die schreckliche Sitzung ohne mich. Anna trat dicht an den Komposthaufen. Sie bückte sich und hob einen großen, mit Moos überzogenen Baumstumpf an. Darunter wurde das Einstiegsloch sichtbar. Anna drückte Anton noch eine Schachtel mit Streichhölzern und eine Kerze in die Hand. Dann ließ sich Anton mit zittrigen Beinen in den Schacht hinuntergleiten. Auf einmal war es dunkel um Anton. Über ihm zog Anna wieder den Baumstumpf über das Loch. Es wurde totenstill. Wie in einem Grab, dachte Anton. Seinen Mut zusammennehmend zündete Anton die Kerze an. Er stand in einem geräumigen Gang, der noch tiefer in die Erde hinabführte. Zögernd ging Anton vorwärts. Zuerst vernahm er keinen Laut. Aber nach einer Weile hörte er ein undeutliches Gemurmel. Es nahm zu, je weiter er kam. Schließlich machte der Gang eine Biegung. Dahinter stand Anton unvermittelt vor einer Wand aus ineinander geschobenen Grabsteinen. Hinter den Grabsteinen musste die Gruft Schlotterstein liegen. Plötzlich ertönte drüben eine Glocke. Es war wie ein Ruf aus dem Totenreich. Anton sträubten sich die Haare. Hier, Mr. Klirich, die Sitzung unseres Familienrats für eröffnet. Möge Dorothee vortreten und ihren Antrag stellen. Warte! Ihr könnt doch nicht ohne mich anfangen. Oh doch, das können wir. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, gehört das, was übrig bleibt. Reichlich Pflicht vergessen von dir, sie draußen herumzutragen, wenn unser Familienrat zusammentritt. Sei doch nicht immer so streng mit ihr, Dorothee. Immerhin ist Anna noch sehr jung. Da kann es schon mal passieren, dass sie beim Spielen die Zeit vergisst. Du musst doch immer deine Kinder in Schutz nehmen, Ludwig. Ein Vampir, der was auf sich hält, spielt nicht. Außerdem ist Anna ein gewähltes Mitglied des Familienrats. Und allein aus diesem Grund müsste sie sich vorbildlich benehmen. Das habe ich auch. Aber das werdet ihr schon merken, wenn wir über Tante Dorothees Antrag beraten. Ja, lasst uns mit der Sitzung beginnen. Nun, wo alle da sind. Ja. Also, hiermit stelle ich Dorothee von Schlotterstein-Seifenschwein den Antrag, Herrn Igno von Rand, zurzeit wohnhaft in der Villa Rheinblick, probeweise in unsere Familiengruft aufzunehmen. Herr Igno von Rand ist mir in verhältnismäßig kurzer Zeit ein inniger Freund und Vertrauter geworden. Und zum ersten Mal seit jenem finsteren Tag, an dem ich meinen über alles geliebten Gatten, den ach so guten und unvergesslichen Theodor von Seifenschwein verloren habe. Zum ersten Mal seit jenem schrecklichen Tag habe ich wieder Trost und Zuspruch gefunden und blicke voller Hoffnung in die Zukunft. Herr von Rand und ich denke nun daran, einander die Hand fürs Leben zu reichen. Wenn wir geprüft haben, ob wir uns auch im Allnächtlichen einerlei etwas zu sagen haben. Oh, wir danken dir für deine offenen Worte, liebe Dorothee. Hat noch jemand eine Frage, bevor wir über den Antrag beraten? Ja, Rüdiger? Ich möchte wissen, ob Herr von Rand schnarcht. Ob er schnarcht? Ich glaube, du hast den Ernst der heutigen Sitzung nicht ganz begriffen, Rüdiger. Ja, wieso? Ich finde Rüdigers Frage sogar sehr wichtig. Was? Falls Herr von Rand schnarcht, sollte er meiner Meinung nach lieber im neuen Notausgang kampieren. Oh. Möglichst weit weg von unserer Gruft. Ludwig, du hast gerade Grund, dich über andere aufzuregen. Wenn du wüsstest, wie laut du manchmal schnarchst, zu Ohren verstopfen. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Schnarcht Herr von Rand nun oder schnarcht er nicht? Woher soll ich dir das wissen? Gerade deshalb wollen wir ja zusammenziehen. Hat noch jemand eine Frage? Ich meine, eine richtige Frage. Ja, Wilhelm. Mir ist noch unklar, aus welcher Sippe Herr von Rand eigentlich stammt. Ja, aus welcher Sippe? Ja. Herr von Rand ist leider nicht allzu mitteilsam, was seine Herkunft anbetrifft. Ich denke, dass er einer nun etwas zweifelhaften Nebenlinie entstammt. Und die zu erwähnen, ist ihm peinlich, vor allem, da er in eine so altehrwürdige Vampirsippe wie die unsrige einheiraten will. Aber angesichts der bedrängten Lage, in der wir Vampire uns heute befinden, sollten wir meiner Ansicht nach weniger darauf achten, ob ein Vampir aus den richtigen Kreisen stammt, sondern vielmehr auf den Charakter, den er hat. Ein weises Wort! Ja. Wenn niemand mehr eine Frage stellen möchte, bitte ich jetzt Rüdiger, Tante Dorothee nach oben zu führen. Dort möge Dorothee den Beschluss des Familienrats abwarten. Ja, das finde ich. Meine Lieben, Dorothee ist nun nicht mehr unter uns. Also können wir unvoreingenommen über den Antrag beraten. Sollte einer von euch Bedenken gegen die probeweise Aufnahme des Herrn von Rand in unsere Gruft Schlotterstein haben, so möge er sie jetzt vortragen. Ja, und dafür immer schweigen! Ich habe Bedenken. Du, Anna? Ja. Hoffentlich kannst du uns Gründe dafür nennen. Denn du weißt ja, eine rein gefühlsmäßige Abneigung reicht nicht aus, um im Familienrat das Wort gegen jemanden zu erheben. Ja. Es ist keinesfalls rein gefühlsmäßig. Ich habe etwas über Herrn von Rand herausgefunden. Oh, und das ist, glaube ich, ziemlich beunruhigend. Oh, beunruhigend? Oh ja. Wahrscheinlich hat sie herausgekriegt, dass er eine Perücke trägt. Ich warne dich, Lumpi. Ihr wisst doch, dass mir Herr von Rand ein Kleid geschenkt hat. Als Dank dafür wollte ich ihm auch etwas schenken. Und weil er sich so für unseren Ratgeber Vampir werden, aber richtig interessiert hat... Was hast du ihm unseren Familienratgeber geschenkt? Nein, nicht geschenkt, nur geliehen. Und gestern bin ich zur Villa Rheinblick geflogen, um ihn wiederzuholen. Braves Mädchen. Ja. Und was hast du nun in der Villa entdeckt? Ja. Also, kurz nach Mitternacht kam ich an. Vorsichtig stieg ich durch das Kellerfenster und gelangte in den Raum, in dem der große braune Sarg von Herrn von Rand steht. Vielleicht bewahrt Herr von Rand Vampir werden aber richtig in seinem Sarg auf, dachte ich. Ich stemmte den schweren Deckel hoch und was sah ich? Tatsächlich unser Familienratgeber. Aber ich sah noch etwas. Noch etwas? Ja, noch etwas. Am Fußende entdeckte ich ein Messingschild. Und darauf stand Johann Holzrock Erdmöbel Modell 1A. Erdmöbel Modell 1A? Ja. Daraufhin guckte ich mir den Sarg natürlich genauer an. Ich stellte fest, dass er aus nagelneuem Kiefernholz bestand. Nicht ein einziges Wurmloch hatte und das überall klebriges, eklig riechendes Harz ausgetreten war. Ich kenne keinen Vampir, der sich freiwillig in einen neuen Sarg legen würde. Am allerwenigsten in einen aus Kiefernholz, das sich so leicht verzieht und so, so ätzend frisch riecht. Ich wüsste gerne, was Modell 1A zu bedeuten hat. Und Erdmöbel, welch ein albernes, neumodisches Wort für unsere schönen, althergebrachten Särge. Was Modell 1A bedeutet, werde ich schon bald herausgefunden haben. Wenn ich nämlich mit Johann Holzrock gesprochen habe. Was? Du willst mit einem Menschen sprechen? Ja, Mutter. Aber nur wenn ihr es mir erlaubt und nur von der Telefonzelle aus. Ich möchte doch unbedingt herauskriegen, was mit dem Sarg nicht stimmt. Und das kann ich nur, wenn ich noch ein paar Nachforschungen anstelle. Und deshalb möchte ich, dass wir unsere Entscheidung, ob wir Tante Dorothees Antrag annehmen oder nicht, um eine Woche verschieben. Das möchte ich, ja. Unter Umständen wäre ich bereit, die Entscheidung um eine Woche hinauszuschieben. Nur, wie erläutern wir es Dorothee, ohne dass sie sich abgelehnt oder beargwöhnt fühlt? Ach, zu uns Kindern sagt Tante Dorothee immer, gut, Vampirding will Weile haben. Ja, das ist wahr. Man sollte wirklich nichts überstürzen. Vor allem eine Entscheidung von dieser Tragweite nicht. Und bevor nicht alle Unklarheiten in Bezug auf Herrn von Rands Sarg beseitigt sind... Ich schlage vor, dass wir abstimmen. Ja, das ist ja. Also, stimmen wir ab. Ja. Wer dafür ist, Die Entscheidung, über Dorothees Antrag zu vertagen, der hebe jetzt die Hand. Ja, ich hebe schon mal die Hand. Lumpi, du auch. In der gespannten Stille hatte Anton plötzlich das Gefühl, jemand stünde hinter ihm. Er fuhr herum und hätte beinahe aufgeschrien. Hinter ihm stand eine schwarz gekleidete Gestalt. Sie grinste so breit, dass die kräftigen Eckzähne gespenstisch aufleuchteten. Anton erstarrte. Hildegard? Ja. Wie ich sehe, seid ihr alle dafür. Damit ist die Entscheidung über Dorothees Antrag um eine Woche aufgeschoben. Nun komm schon. Oder willst du vor unserer Tochter die Wurzeln schlagen? Rüdiger. Ja, Rüdiger. Wie du siehst, kannst du dich auf mich, deinen besten Freund, verlassen. Übrigens, du darfst mir ruhig ein bisschen dankbar sein. Dankbar? Allerdings. Immerhin war ich selbstlos genug, zuerst Tante Dorothee bis zum Wasserturm zu begleiten und anschließend den weiten Weg hierher wieder zurückzufliegen. Und das nur deinetwegen. Ich bin dir ja dankbar, dir und Anna. Anna? Wie kommst du auf Anna? Hat sie dir nicht gesagt, dass ich hier im neuen Notausgang bin? Doch, aber was hat das mit uns zu tun? Ach, nichts. Streiten wollte Anton mit dem kleinen Vampir nicht, am allerwenigsten hier, im Notausgang. Anton und Rüdiger gingen den Gang entlang und kletterten aus dem Schacht. Dann flogen beide zu Antons Haus. Dort sah Anton mit sehr gemischten Gefühlen zu dem erleuchteten Wohnzimmerfenster hoch. Kannst du nicht noch ein bisschen bleiben? Ich muss nämlich klingeln. Klingeln? Na dann, ja. Ich wünsche Glück. Du könntest doch draußen warten. Nein, ein anderes Mal. Ich habe noch einiges vor heute Nacht. Mein bester Freund. Ja, ja. Wütend sah Anton hinter dem kleinen Vampir her. Er ging ins Haus und stieg langsam die Stufen hoch. Oben angekommen klingelte er. Sein Vater öffnete. Aus dem Wohnzimmer war unterdrücktes Schluchzen zu hören. Anton fühlte sich wie ein ertappter Sünder. Zu allem Überfluss hatte er keine Ahnung, wie spät es eigentlich genau war. Da blinzelte ihm, zu Antons großer Überraschung, sein Vater vertraulich zu. Geh nicht ins Wohnzimmer, Anton. Du weißt doch, der Film mit Muttis Lieblingsschauspieler. Am Ende des Films stirbt er und deshalb muss Mutti so weinen. Es ist besser, du sagst ihr vom Flur aus gute Nacht. Ach so, deswegen weint sie. Na dann, gute Nacht, Mutti. Anton grinste über die völlig unerwartete glückliche Wendung. Und vergnügt marschierte er in sein Zimmer. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir.